war einmal ein herziges kleines Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der es nur ansah. Am allerliebsten aber hatte es seine Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie dem Kinde alles geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt. Das stand dem Mädchen so gut, dass es nichts anderes mehr tragen wollte. Und bald nur noch Rotkäppchen hieß. Eines Tages sprach seine Mutter zu ihm. Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus. Sie ist so krank und schwach und wird sich daran laben. Geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab. Und wenn du in Großmutters Stube kommst, vergiss nicht, Guten Morgen zu sagen. Und guck nicht erst in allen Ecken herum. Ja, liebe Mutter, ich will alles gut machen. Ich verspreche dir es. Die Großmutter aber wohnte draußen im finstern Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Als nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Das kleine Mädchen wusste nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Guten Tag, Rotkäppchen. Schönen Dank, Wolf. Wo hinaus so früh, Rotkäppchen? Zur Großmutter. Sag, was trägst du unter der Schürze? Kuchen und Wein. Gestern haben wir gebacken. Da soll sich die kranke Großmutter etwas zugut tun. Rotkäppchen, sag einmal, wo wohnt deine Großmutter? Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei Eichbäumen. Da steht ihr Haus. Zu sich aber sagte der Wolf, dieses zarte junge Ding, das ist ein leckerer Bissen. Der wird noch besser schmecken als die alte Großmutter. Ich muss es listig anfangen, damit ich beide schnappen kann. Ein Weilchen ging der Wolf nun neben Rotkäppchen her. Dann sprach er, Rotkäppchen, siehe mal die schönen Blumen ringsumher. Warum guckst du dich nicht um? Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gingst. Und doch ist es so lustig im Wald. Da schlug Rotkäppchen die Augen auf. Und als es sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume tanzten und alles voll schöner Blumen stand, dachte es, wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Es ist so früh am Tag, dass ich doch zur rechten Zeit ankomme. Und so lief Rotkäppchen vom Wege ab, in den Wald hinein und begann Blumen zu suchen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es, weiter hinein stünden noch schönere. So geriet es immer tiefer in den Wald. Der Wolf aber lief schnell nach dem Haus der Großmutter und klopfte an die Türe. Wer ist draußen? Ich bin es, Rotkäppchen. Ich bringe Kuchen und Wein. Mach auf. Drück nur auf die Klinke. Ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen. Da drückte der Wolf auf die Klinke, die Tür sprang auf und ohne ein Wort zu sprechen, war er mit einem gewaltigen Satz am Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor. Rotkäppchen aber war inzwischen nach den Blumen herumgelaufen und als es so viele beisammen hatte, dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die Großmutter wieder ein. Schnell machte es sich nun auf den Weg zu ihr. Als es näher kam, wunderte es sich, dass die Türe offen stand. Und wie es in die Stube trat, kam ihm alles so seltsam vor, dass es dachte, Ei, du mein Gott, wie ängstlich ist mir's heute zumut. Und ich bin sonst so gern bei der Großmutter. Guten Morgen, Großmutter. keine Antwort kam. Nun trat Rotkäppchen vorsichtig an das Bett und zog die Vorhänge zurück. Da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetzt und sah so wunderlich aus. Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Ei, Großmutter, was hast du für große Hände? Dass ich dich besser packen kann. Ei, Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Und kaum hatte der Wolf das gesagt, sprang er aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Dann, als er seine Gier befriedigt hatte, legte sich der Wolf wieder ins Bett, schlief ein und fing bald an, überlaut zu schnarchen. Zur selben Zeit ging der Jäger am Haus vorbei. Als er das laute Schnarchen hörte, blieb er stehen und dachte bei sich: Wie die alte Frau heute schnarcht, ich muss doch sehen, was ihr fehlt. So trat er in die Stube, und wie er vor das Bett kam, sah er, dass der Wolf darin lag. Oho, finde ich dich hier, du alter Sünder? Dich habe ich schon lange gesucht. Und schon wollte er seine Büchse anlegen. Da fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre vielleicht noch zu retten. Darum schoss er nicht, sondern nahm eine Schere und fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Kaum hatte er die ersten Schnitte getan, da sah er das rote Käppchen leuchten. Und noch ein paar Schnitte? Da sprang das Mädchen heraus und rief: Mein Gott, war ich erschrocken! Es war so dunkel in dem Wolf seinem Bauch. Und dann kam auch noch die Großmutter lebendig heraus. Sie konnte kaum atmen. Lieber Jäger, tausend Dank. Es war so eng und schrecklich. Rotkäppchen holte nun geschwind große Steine. Damit füllten sie den Bauch des Wolfes. Und wie er erwachte und davonspringen wollte, waren die Steine so schwer, dass er gleich niedersank und sich tot fiel. Da waren alle drei vergnügt. Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging damit heim. Die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder. Rotkäppchen aber versprach, als es wieder daheim bei seiner Mutter war: Ich will mein Lebtag nie wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn mir's die Mutter verboten hat. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Er hatte wenig zu beißen, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er auch das tägliche Brot nicht mehr schaffen. Wie er sich nun abends im Bett Gedanken machte, seufzte er. Was soll aus uns werden? Wie sollen wir nur die armen Kinder ernähren, da wir nichts mehr haben? Weißt du was, Mann? Wir wollen morgen die Kinder hinaus in den dichten Wald führen. Wir gehen an unsere Arbeit und lassen sie allein. Von dort finden sie sicher nicht mehr heim. Nein, Frau, das tue ich nicht. Wie soll ich es übers Herz bringen, meine Kinder im Wald allein zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen. Vielleicht aber gelangen sie zu guten Menschen, die sie aufnehmen. Hier würden sie ja doch verhungern. Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten zugehört, was die Eltern redeten. Nun ist's um uns geschehen. Still, Gretel, gräm dich nicht. Ich will uns schon helfen. Ganz leise stand er auf, zog sich an und schlich sich zur Türe hinaus. Da schien der Mond ganz hell, dass die weißen Kieselsteine vor dem Haus glänzten wie lauter Taler. Hänsel bückte sich und steckte so viele in seine Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging er wieder zurück, legte sich in sein Bett und sagte zu Gretel: Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen. Als der Tag anbrach, weckte die Frau die beiden Kinder. Steht schnell auf! Wir wollen in den Wald gehen, Holz holen. Da hat jeder ein Stückchen Brot für den Mittag, aber esst es nicht vorher auf. Weiter kriegt ihr nichts. Dann machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Walde. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück und tat das immer wieder. Hänsel, was guckst du und bleibst zurück? Hab Acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Vater, ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dache und will mir Ade sagen. Das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, machten die Eltern ein Feuer an und die Frau sagte: Legt euch ans Feuer, Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald Holz sammeln. Wenn wir fertig sind, werden wir euch schon abholen. Hänsel und Gretel saßen am Feuer. Und als es Mittag wurde, aß jedes sein Stücklein Brot. Lange Zeit saßen sie dort. Aber dann fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu. Und sie schliefen ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht und Gretel fing an zu weinen. Wie sollen wir nun aus dem Walde kommen? Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Dann wollen wir den Weg schon finden. Und als der volle Mond aufgestiegen war, nahm Hänsel Gretel an der Hand und ging den Kieselsteinen nach. Die schimmerten ganz hell und zeigten ihnen den Weg. So kamen sie schließlich zu ihres Vaters Haus. Und sie klopften an die Türe. Ach, ihr seid es? Wo wart ihr nur so lange? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen. Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so allein zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken. Und die Kinder hörten, wie die Eltern nachts im Bett redeten. Alles ist wieder aufgezehrt. Wir haben nur noch einen halben Laib Brot. Wir müssen die Kinder diesmal noch tiefer in den Wald hineinführen, dass sie nicht wieder herausfinden. Ich kann es nicht. Mir fällt das so schwer ums Herz. Es ist sonst keine Rettung. Hier würden sie ja doch verhungern. Als die Eltern schliefen, wollte Hänsel wieder Kieselsteine auflesen. Aber die Türe war verschlossen und er konnte nicht hinaus. Ach, Hänsel! Nun sind wir verloren. Weine nicht, Gretel. Der liebe Gott wird uns schon helfen. Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stückchen Brot. Das war viel kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege zerbröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. Hänsel, was stehst du und guckst dich um? Geh deiner Wege. Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen. Das ist dein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber warf nach und nach alle Bröcklein auf den Weg. Die Kinder wurden noch tiefer in den Wald geführt. Dann ward ein Feuer angemacht und die Mutter sagte: Bleibt nur hier, ihr Kinder. Wir gehen in den Wald Holz sammeln. Und abends, wenn wir fertig sind, werden wir euch schon abholen. Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein. Und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht und Hänsel tröstete sein Schwesterchen. Warte nur, Gretel, bis der Mond aufgeht. Dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe. Die zeigen uns den Weg nach Hause. Als der Mond kam, machten sie sich auf. Aber sie fanden kein Bröcklein mehr. Denn die vieltausend Vögel, die im Walde umherfliegen, hatten sie weggepickt. Ach, was wird nun mit uns werden? Tröste dich, Gretel. Wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden den Weg nicht. Sie gingen immer zu, aber sie kamen aus dem Walde nicht heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts zu essen als die Beeren, die es im Wald gab. Nun war es schon der dritte Morgen, dass sie ihres Vaters Haus verlassen hatten, und je weiter sie gingen, desto tiefer gerieten sie in den Wald. Da sahen sie ein schönes schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen, und sie hörten ihm zu, wie es so wunderschön sang. Als es fertig war, flog es vor ihnen her. Sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten. Und als sie ganz nah herankamen, sahen sie, dass das Häuschen aus Brot gebaut und mit Kuchen gedeckt war. Und die Fenster waren von hellem Zucker. Du, da wollen wir uns dran machen und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen. Und ich will vom Fenster essen. Das schmeckt süß. Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dache ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheiben und knusperte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Die Kinder aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter. Und Gretel stieß eine ganze Fensterscheibe heraus und begann sie aufzuessen. Da ging die Tür auf und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam heraus. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte wackelte mit dem Kopfe und sprach. Ei, liebe Kinder, wer hat euch denn hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfeln und Nüssen. Hernach wurden zwei schöne weiße Bettlein gedeckt und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Aber die Alte hatte sich nur freundlich gestellt. Sie war eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte. Am anderen Morgen, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf. Und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin. Das wird ein guter Bissen werden. Sie packte Hänsel und trug ihn schlafend in einen kleinen Stall und machte die Gittertüre zu. Dann ging sie zu Gretel und rüttelte sie wach. Steh auf, Faulenzerin! Trag Wasser! Und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen. Gretel weinte bitterlich, aber sie musste gehorchen. Nun war dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nur die Abfälle. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief: Hänsel, steck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist. Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wäre Hänsels Finger und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als 4 Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da überkam sie die Ungeduld und sie wollte nicht länger warten. Heda, Gretel, sei flink und trage Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein. Morgen will ich ihn schlachten und kochen. Lieber Gott, hilf uns doch. Hätten uns nur die wilden Tiere im Walde gefressen, so wären wir doch zusammengestorben. Ach, spar dir dein Geplärre. Es hilft dir alles nichts. Frühmorgens musste Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir backen. Ha, ich habe den Backofen schon geheizt und den Teig geknetet. Gretel, kriech hinein in den Backofen und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschießen können. Und wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen und Gretel sollte darin braten. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach: Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Wie komme ich denn da hinein? Vielleicht seid ihr so gut und zeigt es mir. Ah, du dumme Gans! Die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Siehst du? So musst du es machen, siehst du? Und die Hexe krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit hineinfuhr, machte die eiserne Türe zu und schob den Riegel vor. Da fing die Hexe an zu heulen, ganz gruselig. Aber Gretel lief fort und die hässliche Hexe musste verbrennen. Gretel lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief: Hänsel! Hänsel, wir sind erlöst! Die alte Hexe ist tot! Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküsst. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein und da standen in allen Ecken Kisten mit Perlen und Edelsteinen. Die sind noch besser als Kieselsteine. Davon stecke ich mir die Taschen voll, was nur hineingeht. Und ich will mein Schürzchen vollfüllen. Ich möchte auch etwas nach Haus bringen. Aber jetzt wollen wir fort, damit wir aus dem Hexenwald herauskommen. Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. Wir können nicht hinüber. Ich sehe keinen Steg und keine Brücke. Hier fährt auch kein Schiffchen. Aber da schwimmt eine weiße Ente. Wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber. Entchen, liebes Entchen, da stehen Gretel und Hänsel. Gar kein Steg und keine Brücken. Nimm uns auf deinen weißen Rücken. Das tat das gute Tierchen, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen fortgingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter vor, und endlich erblickten sie von Weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Frau aber war gestorben. Gretel schüttelte sein Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen.